sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit der ersten linken Regierung in Kolumbien, fragen uns dann, wie der Krieg in der Ukraine und die Welternährungskrise zusammenhängen. Dann erinnern wir an Emil Julius Gumbel, der vor 90 Jahren aus Deutschland vor den Nazis floh. Anschließend wenden wir uns der Klimakatastrophe zu und einem Artikel zur Mobilitätswende, die sich vom Auto verabschiedet und was ein Umweltjournalist zur Berichterstattung über die Klimakatastrophe anmerkt. Unser erster Artikel ist aus der Monatszeitung Analyse und Kritik aus Hamburg vom 16. August zu den Präsidentenwahlen in Kolumbien. Und der Artikel heißt: Genossin Francia, Präsident Petro, Kolumbien hat die erste linke Regierung seiner Geschichte. Was bedeutet das für die Politik des Landes? Wird jetzt alles besser in Kolumbien? Mit einem riesigen Volksfest wurde die Amtseinführung der neuen Regierung am 7. August gefeiert. 1819 wurde an diesem offiziellen Feiertag die spanischen Invasoren in der Schlacht von Boyaca geschlagen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ist nun ein linkes Bündnis an der Regierung. Der Sieg von Gustavo Petro und Francia Márquez bei der Präsidentschaftswahl am 19. Juni hat in den emanzipatorischen sozialen Bewegungen Hoffnung geweckt und Euphorie ausgelöst. Tagelang wurde gefeiert. Vor allem in den ärmeren Bundesländern, wo Petro und Francia bis zu 80% der WählerInnen hinter sich haben. Dann begann die Arbeit an einem linken Regierungsprojekt. Bis zum offiziellen Amtsantritt am 7. August wurden hunderte Treffen mit VertreterInnen der unterschiedlichen Sektoren durchgeführt, der Regierungsplan ausgearbeitet, Staatsbesuche gemacht. Parallel zur Hochstimmung machte sich aber auch Angst breit. Bis kurz vor der Amtsübergabe wurde sogar vor einem möglichen Staatsstreich gewarnt. Tatsächlich lag die Befürchtung in der Luft, dass Petro oder Márquez ermordet werden könnten. Die neue Vizepräsidentin und Umweltaktivistin hatte erst vor wenigen Jahren einen Anschlag überlebt. Die kolumbianische Rechte betont, dass Gustavo Petro und Francia Márquez bei der Stimmwahl mit 50,6% der Stimmen lediglich einen knappen Sieg gegen den konservativen Rodolfo Hernández, 47,2%, errungen hätten. Aber auch eine andere Lesart ist möglich. Noch nie hat ein Kandidat so viele Stimmen mobilisiert wie Gustavo Petro. Petro hat bereits vor 4 Jahren als Präsident kandidiert. Seitdem ist viel passiert in dem lateinamerikanischen Land. Die Pandemie hat die Hälfte der Bevölkerung ins Elend gestürzt. 50% leben unter der Armutsgrenze. Die Gewalt hat zugenommen. Hunderte AktivistInnen wurden ermordet. Der Friedensprozess mit der FARC, der ehemaligen größten Guerillagruppe im Land, kann als gescheitert gelten. Die 2017 gegründete FARC-Partei hat sich bereits mehrmals gespalten, erreichte bei der Parlamentswahl 2018 nicht einmal 1% der Stimmen. 300 ihrer ehemaligen Mitglieder wurden seit der Demobilisierung bereits umgebracht. Die Verhandlungen mit der ELN, der anderen linken Guerilla Kolumbiens, wurden abgebrochen. Die landesweiten Proteste 2021 haben das Land wochenlang lahmgelegt. Bis heute wird mit den DemonstrantInnen verhandelt. Francia Márquez hat damals am Protest teilgenommen und ist nicht nur daher vielen GenossInnen von der Straße bekannt. Vielleicht überwiegt vor allem wegen ihr die Hoffnung auf bessere Zeiten. Denn der Erfolg geht zu einem großen Teil auf ihr Konto. Sie gibt den Niemanden eine Stimme und ein Gesicht, den Millionen von marginalisierten Menschen in Kolumbien. Kurz vor den massiven Protesten im Mai und Juni 2021 war Francia Elena Márquez Mina noch eine wenig bekannte schwarze Umweltaktivistin, die meist afrikanische traditionelle Kleidung trägt, bunte Tücher zum Turban gewickelt, um den Kopf, Armreifen aus Perlen und Muscheln. Zum Gruß beim Sprechen oder Singen hebt sie immer wieder die linke Faust. Jetzt ist sie eine Herausforderung für die traditionelle politische Klasse. Ihr Ziel ist in eigenen Worten, die hegemoniale patriarchalische Politik zu brechen. Und tatsächlich hat sie das Potenzial dazu, hauptsächlich aufgrund ihrer zutiefst demütigen Haltung gegenüber kollektiven Prozessen. Ihr politischer Leitsatz lautet: Ich bin, weil wir sind. Francia Marquez wurde 1981 geboren und ist in einer kleinen Dorfgemeinschaft mit kaum 100 EinwohnerInnen im südlichen Departement Cauca aufgewachsen. Das Haus der Familie ist aus Lehm gebaut. Ihr Großvater versammelte an den Abenden die Gemeinschaft und galt als ihr Sprecher. In demselben Haus begleitete sie ihre Großmutter im Sterben. Schon als junges Mädchen schürfte sie am Fluss Gold und half beim Anbau von Kaffee, Kochbananen und Yucca. Das Departement Cauca ist eines der gefährlichsten und gewalttätigsten Gebiete des Landes. Allein im Jahr 2021 wurden 70 Menschen aufgrund ihres Aktivismus für den Umweltschutz und die Menschenrechte umgebracht. Schon in ihrer Jugend erkennt Marquez den Zusammenhang zwischen der Zerstörung der Umwelt und der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit in den Bergbaugebieten. 2019 muss die Aktivistin aufgrund von Morddrohungen ihr Dorf verlassen. In Cali trifft sie auf schwarze Aktivistinnen, die sie in ihrem sozialen Zentrum Casa Chontaduro aufnehmen. In diesem neuen Zuhause begegnen ihr zahlreiche Lebensgeschichten, die ihre eigenen sehr ähneln. Meine Biografie ist nur deswegen relevant, weil viele das Gleiche durchgemacht haben. Kinderarbeit, von klein an, auf dem Land und im Bergbau, sexueller Missbrauch und Belästigungen, sklavenähnliche Arbeitsbedingungen bei reichen Familien. Francia hält auch als Vizepräsidentin engen Kontakt zu ihrer Herkunft und zur Bewegungslinken. Ihren Sieg feierte sie in ihrem Wohnviertel in Cali, ohne Sicherheitspersonal und schusssichere Weste. Sie kommt weiterhin zu Veranstaltungen und am Montag nach der Amtsübergabe hat sie in ihrem Heimatdorf die Einführung gefeiert. Weniger radikale Linke setzten ihre Hoffnung eher auf Petro, denn er provoziert weniger und versucht, seine Regierung als offen in alle Richtungen zu positionieren. Bei seiner ersten Reise nach der Wahl machte er klar, der Präsidentenpalast steht jederzeit auch für die Opposition offen. Er werde auf Versöhnung setzen. So traf er sich nach der Wahl bereits mit seinen politischen GegnerInnen aus dem ultrarechten Lager. Diese gemäßigte Politik passt auf den ersten Blick nicht unbedingt zur Vergangenheit Petros und zur Darstellung seiner Person in den traditionell konservativen Medien. Petro war Mitglied der M19 Guerilla und das rechte Lager warnte stets vor seinem Versuch, den Sozialismus einzuführen. Allerdings sind in Kolumbien bewaffnete oppositionelle Gruppen nicht auch selbstverständlich sozialistische Bewegungen. Die M19 Guerilla gehört politisch eher zum sozialdemokratischen Lager. Trotzdem ist seine Vergangenheit in vielen Kreisen ein Stigma. Sein diplomatisches Geschick lässt allerdings erwarten, dass Petro nicht nur zu den emanzipatorischen und fortschrittlichen Regierungen der Region enge Beziehungen aufbauen wird. Bereits in den ersten Wochen nach der Wahl hat er Francia Marquez auf eine Südamerika-Reise geschickt, auf der sie die Präsidenten und Regierungsmitglieder Argentiniens, Chile, Boliviens sowie in Brasilien den linken Präsidentschaftskandidaten Luis Inácio Lula da Silva besuchte. Das Verhältnis zu den USA wird sich sicherlich verändern. Denn Petro wird die traditionelle Rolle Kolumbiens in der USA Außenpolitik anfechten. Kolumbien wird nicht weiter der Damm gegen linke Regierungen sein. Auch für das Nachbarland Venezuela ist die Wahl Petros eine gute Nachricht. Die politische Rechte Kolumbiens war unter anderem am versuchten Putsch in Venezuela 2019 beteiligt, bei dem sich der venezolanische Politiker Juan Guaido selbst zum Interimspräsidenten ernannte und sogar von der deutschen Bundesregierung anerkannt wurde. Kolumbianische Paramilitärs und Militärs hatten ihn damals unterstützt. Nun werden nach Jahren der Funkstille zwischen Kolumbien und Venezuela die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Der venezolanische Außenminister Carlos Farias und sein zukünftiger kolumbianischer Amtskollege Alvaro Leiva Duran haben dazu bereits Ideen vorgelegt. Der Wirtschaftswissenschaftler Petro wird als erste Priorität eine Reform der Steuer- und Rentenpolitik angehen. Denn das primäre Ziel der neuen Regierung ist die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit. Für die ersten 100 Tage kündigte Petro daher bereits konkrete Reformpläne an. Außerdem will die neue Regierung auch das Freihandelsabkommen mit den USA neu verhandeln. Im Wahlkampf hatten Gustavo Petro und Francia Marquez zahlreiche Forderungen der Bewegungen aufgegriffen. Im Zentrum der Wahlversprechen stand der Schutz der Aktivistinnen vor Gewalt und Verfolgung. Seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages sind über 900 Aktivistinnen ermordet worden. Kolumbien gilt als eins der weltweit gefährlichsten Länder für die politische Linke. Zudem sollen die Friedensverhandlungen mit der immer noch aktiven ELN-Guerilla aufgenommen und der Friedensvertrag mit der FARC umgesetzt werden. Zu Petros Wahlversprechen zählen zudem strukturelle Reformen in Polizei und Armee. Die Polizei soll aus dem Verteidigungsministerium ausgegliedert werden. Dies ist vor allem mit Blick auf die Sozialproteste ein wichtiges Thema für linke Bewegungen. Allein bei den Protesten 2021 wurden über 80 Menschen von der Polizei getötet. Bisher wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Bereits vor der offiziellen Amtseinführung hat die neue Regierung aus diesen Wahlkampfversprechen einige konkrete Vorschläge erarbeitet, darunter die Freilassung der politischen Gefangenen, die seit ihrer Teilnahme an den Protesten in Haft sind. Weniger vielversprechend sieht es in der Klimapolitik aus. Obwohl das Thema im Wahlkampf eine Rolle gespielt hatte, kündigte Petro nun an, vorerst nicht aus dem Kohleabbau auszusteigen. Zwar will er perspektivisch weg von Öl und Kohle, doch wegen des Ukraine-Kriegs steigen derzeit die deutschen Kohleimporte aus Kolumbien wieder an. Und das Entwicklungsland kann es sich nicht leisten, sich dieses Geschäft entgehen zu lassen. So plant die neue Regierung, den Abbau von Bodenschätzen weiterhin zu ermöglichen, allerdings mit sozial- und umweltverträglichen Beschränkungen. Und zumindest die derzeit laufenden Pilotprojekte im Fracking werden ausgesetzt. Außerdem wird in den kommenden Jahren in den Ausbau der sozialen Infrastruktur investiert. Das ist unglaublich notwendig in einem Land, in dem Menschen an heilbaren Krankheiten oder Kleinkinder an Unterernährung sterben. Und bis 2023 werden die öffentlichen Unis keine Einschreibungsgebühr nehmen. Grund zur Freude geben vor allem zwei neue Ministerien. Das Ressort für Gleichstellung wird von niemandem geringerer als Francia Marquez selbst geführt. Sie wird sich um die Rechte von Frauen, LGBTIQ und gefährdeten Bevölkerungsgruppen kümmern und für die soziale und wirtschaftliche Gleichstellung ausgegrenzter Teile der Bevölkerung kämpfen. Zudem wird ein Ministerium für Frieden, Sicherheit und Zusammenleben eingeführt. Das Kabinett der neuen Regierung entspricht Petros integrativen Politikstil. Das Außenministerium geht ans konservative Lager. An die eher liberale Strömung gehen die Ressorts Wohnen und Landwirtschaft. Aus dem eher linken Lager kommen der neue Bildungsminister, der Verteidigungsminister sowie die drei Frauen in den Ressorts Umwelt, Gesundheit und Kultur. Maria Susana Muhammad von der linken Partei Colombia Humana, Carolina Corcho und Patricia Arisa Flores aus der Union Patriotica. Insgesamt gibt Petro mit seinen Ernennungen vielen unterschiedlichen Lagern eine Repräsentation in der Regierung. Trotz unterschiedlicher Einschätzungen seitens der linken Bewegung wird diese Regierung für mehr Einheit unter den Linken sorgen, für mehr Austausch und direkte Beteiligung vieler marginalisierter und ausgeschlossener Bevölkerungsgruppen. Ihr ständiger Bezug auf Protest und Bewegung, ihre direkten Kontakte zu AktivistInnen und linken Intellektuellen lassen auf eine wirkliche Veränderung hoffen. Kommen wir mit der Luna Park 21 und der Sommerausgabe, aus der wir euch schon in der letzten Ausgabe des linken Medienspiegels einen Artikel vorgestellt haben, zur Welternährungskrise. Wir fragen uns, wie es kommt, dass so viele Länder von Weizenexport aus Russland und der Ukraine abhängig sind. Einen Teil der Antwort haben wir im zweiten Teil des längeren Artikels »Der Ukraine-Krieg und die Welternährungskrise« gefunden. Den ganzen Artikel findet ihr online unter lunapark21.net. Hier der zweite Teil des Artikels Ukraine-Krieg und Welternährungskrise. Landwirtschaft in der Ukraine unter ausländischer und Oligarchenkontrolle. Verhandlungen, um Zugang zu den von Russland kontrollierten ukrainischen Häfen zu bekommen, sind sinnvoll, damit das eingelagerte Getreide in die Länder gelangen kann, die auf die Lieferungen warten. Zugleich ist aber klar, dass es nur zum geringeren Teil um die ukrainischen Bauern geht, die ihre Ernte nicht verkaufen können und die in den Medien vorzugsweise präsentiert werden. Bereits 2015 wurde die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Ukraine von ausländischen Unternehmen kontrolliert und weitere rund 10% sind das Eigentum von Oligarchen, von denen einige hunderttausende Hektar besitzen. Zu den deutschen Investoren, die über Leasingverträge am ukrainischen Landgrabbing beteiligt sind, gehören die Agrarius AG, die German Agrar GmbH und die KTG Agrar SI. Dessen ungeachtet ist durch den Überfall Russlands auf den benachbarten Oligarchenstaat für zahlreiche arme Länder, deren Versorgung von Getreideimporten abhängt, eine akute Krisensituation entstanden. Laut FAO importierten im letzten Jahr 26 Länder über 50% ihres Weizens aus Russland bzw. der Ukraine. 17 davon zu über 70%. Zu letzteren gehören bevölkerungsreiche Länder wie Ägypten und Länder mit bereits existierenden akuten Versorgungskrisen wie Madagaskar und Libanon. Zwar sind russische Getreideexporte kein direkter Gegenstand von Sanktionen, werden aber durch die Sanktionen im Finanzverkehr SWIFT erheblich behindert. Russland wird beschuldigt, den Zugang zu Nahrungsmitteln als Waffe einzusetzen, wobei wegen der fehlenden Bestätigung von unabhängiger Seite letzten Endes unklar bleibt, ob die Verminung der ukrainischen Häfen, die den Getreideexport behindert, durch Russland oder zum Schutz vor der russischen Marine durch die Ukraine erfolgte. Die Situation wird durch Exportverbote für landwirtschaftliche Produkte verschärft, die von den Kriegsparteien selbst und von 20 weiteren Ländern verhängt wurden. Oftmals, weil sie um ihre eigene Versorgungssicherheit bangen. Zu diesen Ländern zählen Argentinien, Indonesien, Indien, Iran, Kasachstan und die Türkei. Diese kriegsbedingte Entwicklung stößt auf eine Situation, bei der die Menschen, insbesondere in den armen Ländern, schon länger als 2 Jahre unter Einkommensverlusten durch Covid-19 zu leiden haben. Doch die finanzielle Situation ist nicht nur auf der Ebene von Familienhaushalten prekär. Auch viele Staatshaushalte stoßen an ihre Grenzen. Nach den Brotrevolten in den Jahren 2007 und 2008 begann, wie oben erwähnt, zahlreiche Regierungen im globalen Süden die Lebensmittelpreise zu subventionieren, um erneute Preisanstiege für Lebensmittel abzufedern. Tatsächlich kehrte der FAO-Lebensmittelpreisindex 2008 gleich 117 nie wieder auf das Niveau vor 2007, als er zwischen 60 und 70 pendelte, zurück. Für 2010 bis 2014 lag er im Durchschnitt bei 119, also dauerhaft über dem ehemaligen Höchstwert von 2008. Nach einigen Jahren mit leichtem Absinken wurde bereits im vorigen Jahr mit einem Index von 125 ein neuer Rekordwert erreicht. Viele Staaten sind am Limit ihres finanziellen Spielraums. Daraus entstehende Risiken befürchtend, warnte die Bundesakademie für Sicherheitspolitik in einem Arbeitspapier vor möglichen inneren Unruhen im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere in Ägypten, Jordanien, Tunesien und Libyen. Im finanziell angeschlagenen Ägypten, dem weltweit größten Weizenimporteur, 80% davon aus Russland und der Ukraine, erschweren die hohen Preise zusammen mit der leeren Staatskasse die Subventionierung von Brot. Steigende Brotpreise lösten dort wiederholt soziale Proteste aus und spielten beim arabischen Frühling im Jahr 2011 eine Rolle. Im Libanon, noch immer geschwächt durch die verheerende Explosion im wichtigsten Hafen im Jahr 2020, reichten schon im Februar die Vorräte in den Getreidespeichern nur noch für einen Monat. Die Regierung bat die USA um 20 Millionen US-Dollar, um Weizenimporte zu finanzieren. Libyen, das nach dem misslungenen Versuch eines Regime-Change von 2011 bis 2020 von einem Bürgerkrieg erschüttert wurde und zuletzt über 60% seines Weizens aus der Ukraine und knapp 15% aus Russland bezog, ist ein besonders tragisches Beispiel für das Nicht-zur-Ruhe-Kommen aufgrund der multiplen Krisen, die den Globus erschüttern. Die langfristige Entwicklung, die zu diesen Importabhängigkeiten führte, kommt dabei kaum zur Sprache. Die Analyse von IPES Food weist darauf, dass die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten besonders in den afrikanischen Ländern in den 1980er Jahren entstand, als die Weltbank und der Internationale Währungsfonds Strukturanpassungsprogramme verordneten. Diese Programme förderten sogenannte Cash Crops, Produkte für den Weltmarkt, verbunden mit Profiten für die meist großen und zum Teil ausländischen Agrar- und Handelsunternehmen und mit gewissen Einnahmen für die Regierungen der Exportländer, die unter anderem dem Schuldenabbau dienten. Zugleich wurden diese Länder für Lebensmittelimporte geöffnet und somit ausländischen Konzernen neue Absatzmärkte erschlossen. Im Ergebnis dieser von den internationalen Finanzinstitutionen angestoßenen Entwicklung haben sich im subsaharischen Afrika die Ausgaben für Lebensmittelimporte in den letzten Jahrzehnten mehr als verdreifacht. Sie beliefen sich 2019 auf 43 Milliarden US-Dollar. Aus den landwirtschaftlichen Importen ergibt sich ein Handelsdefizit, das zwar kleiner ist als anfänglich vermutet, aber für das subsaharische Afrika betrug es im Durchschnitt immer noch 5 Milliarden Dollar pro Jahr. Gab es keine Entwicklung in Richtung Ernährungssouveränität. Die exportstärksten Länder sind Ghana, Kenia und die Elfenbeinküste. Sie exportieren vor allem Kakao, Kaffee, Tee und Baumwolle, während Weizen, Reis und Gefrierfleisch importiert wird. Inzwischen sorgt sich auch die Weltbank um einen Zustand, dessen Entstehung sie selbst mit verursacht hat. In einem ihrer Blogs wurde im November 2020 darauf hingewiesen, dass ein großer Teil der importierten Nahrungsmittel vor Ort produziert bzw. über innerafrikanischen Handel abgewickelt werden könnte, was auch zur Schaffung dringend benötigter Arbeitsplätze beitragen würde. Im IPES-Food-Bericht wird darauf hingewiesen, dass es eines erheblichen politischen Willens und eines langen Atems bedürfe, um den Dauermodus der globalen Ernährungskrise zu verlassen. Täte man dies, würden regionale Krisen wie der Ukraine-Krieg bei den Nahrungsmittelpreisen nicht gleich Schockwellen um den gesamten Globus schicken. Doch die Hürden sind hoch, denn mit der jahrzehntelangen Verdrängung traditioneller Nahrungsmittel, Hülsenfrüchte, Süßkartoffeln, Maniok, Hirse, haben sich die Ernährungsgewohnheiten geändert und das Fachwissen zum Anbau dieser Pflanzen ist geschrumpft. Auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2015 wurden 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Ziel Nummer 2 ist mit Null Hunger bis 2030 überschrieben. Man wähnte sich auf dem Weg dahin. Während die offiziellen Statistiken Anfang der 2000er Jahre über 800 Millionen chronisch hungernde Menschen auswiesen, lag diese Zahl von 2015 bis 2019 bei durchschnittlich 626 Millionen. Allerdings stagnierend und nicht mit dem notwendigen Abwärtstrend über die 5 Jahre. Im Kontext der Corona-Pandemie kamen 2020 schlagartig 140 Millionen Menschen dazu. Die Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor. In ihrer eingangs erwähnten Analyse rechnet die FAO je nach einem Szenario mit zusätzlichen 7,6 oder 13,1 Millionen Personen, die infolge des Ukraine-Konflikts global in die Kategorie der chronisch Hungernden abrutschen werden. Optimisten sehen in der aktuellen Krise eine Gelegenheit, Window of Opportunity, um eine Trendwende in der Welternährungspolitik zu erreichen und alte Fehler zu korrigieren, die zu der ungenügenden Resilienz geführt haben. Angesichts der dritten Preisexplosion bei Nahrungsmitteln innerhalb von 15 Jahren geben die Experten von IPES Food 5 Empfehlungen für den Umgang mit der Welternährungskrise und ihrer aktuellen Zuspitzung. Schuldenerlass und finanzielle Unterstützung für die gefährdetsten Länder. Hartes Durchgreifen gegen Spekulationen mit landwirtschaftlichen Produkten, einschließlich der Besteuerung von Finanzprodukten. Aufbau regionaler Getreidereserven, verbunden mit der Schaffung von Solidaritätsmechanismen zwischen den Ländern, um einseitige Exportverbote zu verhindern. Wiederaufbau inländischer Nahrungsmittelproduktion in Ländern, in denen diese größtenteils verschwunden ist, mit dem Ziel, einen gewissen Grad von Selbstversorgung zu erlangen. Etablierung resilienter agrarökologischer Anbauverfahren, die weniger von externen Inputs abhängig sind, ferner eine Reduzierung der Nutzung von Ackerland für Nicht-Nahrungszwecke, zum Beispiel Agrotreibstoffe bzw. Viehfutter, Soja und Getreide. Dass diese Trendwende erreicht wird, ist leider nicht sehr wahrscheinlich. Bislang sind es vor allem die Trittbrettfahrer, die versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen. An erster Stelle steht da bekanntlich die Rüstungsindustrie. Aber auch die Landwirtschaft bleibt nicht verschont. In einem ausführlichen Interview mit dem Tagesspiegel am 3. Mai beschwört der Cheflobbyist des Bayern-Konzerns Matthias Berninger die größte Hungersnot der Menschheitsgeschichte herauf, um anschließend zu beteuern, dass der Konzern alles Menschenmögliche getan hat, um dort, gemeint ist die Ukraine, Saatgut für Mais rechtzeitig auszuliefern. Eine zynische Beteuerung, wenn man weiß, dass Saatgutkonzerne in Ländern wie Kenia Gefängnisstrafen für Bäuerinnen und Bauern nicht nur androhen, sondern auch durchsetzen, wenn diese kommerzielle Saatgut untereinander tauschen, statt es von den Konzernen zu kaufen. Grundlage dafür ist ein Abkommen zur Kommerzialisierung von Saatgut. Andere Trittbrettfahrer sind die Agrarverbände in der EU, die erreicht haben, dass die ökologischen Vorrangflächen, die für den Erhalt der Biodiversität reserviert waren, wegen des Ukraine-Krieges wieder in Nutzung genommen werden dürfen. In Deutschland zwar nur zur Futternutzung ohne Pestizideinsatz, in anderen EU-Ländern ohne jede Einschränkung. Alles in allem kein gutes Anzeichen für die dringend erforderliche Trendwende. Kommen wir mit der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Monatszeitung aus Münster zu einem Antimilitaristen, der auch unserer Meinung nach viel zu unbekannt ist. Zu ihm, zu Emil Julius Gumbel, gibt es auch einen erfreulich guten Artikel auf Wikipedia, aber hier der Artikel aus der Graswurzelrevolution vom September diesen Jahres. Vom Feld der Unehre und einem Kohlrübendenkmal. Zur Erinnerung an den Kriegsgegner Emil Julius Gumbel. Der Mathematiker und Aktivist Emil Julius Gumbel setzte sich in der Weimarer Republik mutig gegen Krieg und Militarismus ein, allen rechten Hetzkampagnen zum Trotz. Vor 90 Jahren, im August 1932, wurde er von den erstarkenden Nazis von der Heidelberger Universität und aus Deutschland vertrieben. Silke erinnert in ihrem Beitrag an den jüdischen Sozialisten und Pazifisten. Emil Julius Gumbel, 1891 in München geboren, studierte dort Mathematik und Nationalökonomie und schloss bei Beginn des Ersten Weltkrieges gerade seine Promotion ab. Er erinnert sich später: Im Jahr 1914 war ich noch jung genug, um mir von all den patriotischen Reden, die ich um mich hörte, den Kopf verdrehen zu lassen. Ich meldete mich freiwillig. Nach einem Jahr Kriegsdienst wurde ich auf Genesungsurlaub nach Hause geschickt und kehrte nicht mehr an die Front zurück. Ich war zum überzeugten Pazifisten geworden. Bereits im Herbst 1915 schloss sich Gumbel, der nun in Berlin lebte, dem pazifistischen Bund Neues Vaterland an, der späteren Deutschen Liga für Menschenrechte. 1918-1919 engagierte er sich in der Räterevolution und musste ihre blutige Niederschlagung durch völkische Freikorps erleben. Dem anhaltenden rechten Terror widmete der Mathematiker seine aufsehenserregende Untersuchung »Vier Jahre politischer Mord«, erschien 1922. Sie machte ihn zu einer der meistgehassten Personen in nationalistischen Kreisen. Als Antimilitarist, Sozialist und Jude erfüllte Gumbel gleich drei zentrale Feindbilder und sah sich heftigen Anfeindungen ausgesetzt. 1923 nahm er einen Lehrauftrag für Statistik in Heidelberg an und habilitierte. Dass der entschiedene Kriegsgegner sein politisches Engagement auch hier fortsetzte, sollte ihn bald ins Fadenkreuz der rechten Studierenden rücken. Zum 10. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges organisierte die Deutsche Friedensgesellschaft am 24. Juli 1924 die Veranstaltung »Nie wieder Krieg« in der Heidelberger Stadthalle. Als Vorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaftsortsgruppe sagte Gumbel in seinem Schlusswort: »Ich bitte, die Anwesenden 2 Minuten im Schweigen der Toten des Weltkrieges zu gedenken, die, ich will nicht sagen, auf dem Feld der Unehre gefallen sind, aber doch auf grässliche Weise ums Leben kamen.« Die Äußerung löste in der konservativen Universitätsstadt Empörungsstürme aus, die von den völkischen Studentenverbindungen und der frisch gegründeten nationalsozialistischen Studentenschaft angefacht wurden. Innerhalb weniger Tage initiierte der Rektor der Universität und Gumbels Fakultät ein Disziplinarverfahren und setzten sich für seine Suspendierung ein. Der liberale badische Kulturminister Willy Helpach lehnte dies ab, doch die Hetze dauerte noch monatelang an. Nachdem sich die Situation in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre etwas beruhigt hatte, löste Emil Julius Gumbels Ernennung zum Professor im Sommer 1930 eine neue rechte Protestwelle aus. An die Spitze der Kampagne setzte sich der Allgemeine Studentenausschuss, kurz AStA, in dem die Nazis 38% der Sitze hatte und zusammen mit der völkischen großdeutschen Studentenschaft die Linie bestimmten. Zugleich stellte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, die Forderung nach Gumbels Suspendierung in den Mittelpunkt ihres Kommunalwahlkampfs, mobilisierte damit Tausende zu ihren Saalveranstaltungen und konnte ihren Stimmenanteil bei der Gemeinderatswahl am 16. November 1930 auf 36% steigern. Die Lage eskalierte Anfang 1931, als sich der AStA unter Verweis auf Gumbels Anwesenheit weigerte, an der Universitätsfeier zur Reichsgründung teilzunehmen. Das brachte das Fass zum Überlaufen und der Rektor löste den AStA kurzerhand auf, was die sogenannten Gumbel-Krawalle nach sich zog. Am 21. Januar 1931 endete eine Kundgebung rechter Studierender mit der Besetzung der alten Universität und mehrstündigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es folgten weitere völkische, offen antisemitische Großproteste gegen den Kriegsgegner. Trotz der anhaltenden Angriffe ließ sich der Professor nicht von seinem antimilitaristischen Engagement abhalten, und am 27. Mai 1932 sprach in einer internen Sitzung der sozialistischen Studentenschaft in Erinnerung an die Hungerwinter des Ersten Weltkrieges, in denen Rüben oft das einzige Nahrungsmittel waren, merkte Gumbel an, dass eine Kohlrübe als Kriegerdenkmal wohl passender sei als eine spärlich bekleidete Jungfrau mit einem Palmzweig. 3 Nazi-Studenten, die sich in die Versammlung geschmuggelt hatten, veröffentlichten die Äußerung und erneuert schlugen die Wellen hoch. Welche Stimmung bei den faschistischen Massenprotesten herrschte, verdeutlicht der Aufruf der Deutschen Studentenschaft und des NS-Studentenbundes zur Kundgebung am 24. Juni 1932 in der Stadthalle. Deutsche Bevölkerung Heidelbergs, Kommilitonen, Kommilitoninnen, kämpft mit uns für die Entfernung dieses Vertreters übelsten Kulturbolschewismus und erhebt euren Protest gegen Gumbel, den Schänder deutscher Ehre. Bei dieser Versammlung, die von 3500 NS-Anhängerinnen besucht wurde, schwelgte der NSDAP-Reichsabgeordnete Johannes Rupp in Mordfantasien gegen den Statistiker nach der bevorstehenden Reichstagswahl. Die Universität beantragte erneut Gumbels Suspendierung, diesmal mit Erfolg. Am 5. August 1932 wurde ihm die Venia Legendi entzogen. Damit war er einer der ersten jüdischen und oppositionellen Professoren, die von den Nazis von der Universität vertrieben wurden. Emil Julius Gumbel emigrierte nach Frankreich und lehrte ab dem Wintersemester 1932-33 in Paris und Lyon. Vor dem Einmarsch der Wehrmacht konnte er im Sommer 1940 in letzter Minute in die USA fliehen, wo er bis zu seinem Tod 1966 lebte. In der BRD wurde der mutige Kriegsgegner nicht gewürdigt, auch wenn in jüngster Zeit einzelne Initiativen an ihn erinnern. Es ist dringend nötig, Emil Julius Gumbel dem Vergessen zu entreißen. Von dem jüdischen Sozialisten und Antimilitaristen Emil Julius Gumbel kommen wir zur Klimakatastrophe mit zwei Artikeln. Der erste ist wieder aus der Analyse und Kritik und heißt: Wie gelingt die Konversion der Autoindustrie? Eine radikale Mobilitätswende erscheint Beschäftigten als realitätsfremd. Dabei bietet sie ein enormes Beschäftigungspotenzial. Die deutsche Autoindustrie hat sich nach langem Herumeiern für einen schrittweisen Abschied von Benzinern und Dieseln entschieden. Sie setzt jetzt voll auf einen 1:1-Einsatz von Verbrennermotoren durch Elektroautos. Aus ökologischer Sicht sind Elektroautos zwar besser als Verbrenner, aber die Klimabilanz der Herstellung von E-Autos ist katastrophal. Die Bewegung für eine Mobilitätswende vertritt zu Recht die Forderung, dass die Zahl der Autos drastisch heruntergefahren werden muss. Nötig sei eine grundsätzliche Mobilitätswende, weg vom Individualverkehr zum öffentlichen Verkehr mit Bahnen, Straßenbahnen und Bussen. Allerdings wirkt die Vorstellung einer grundsätzlichen Mobilitätswende und des notwendigen Umschwenkens der Produktion weg vom Pkw hin zu Bussen, Straßenbahnen und Bahnen auf viele Beschäftigte wie ein Konzept aus dem Wolkenkuckucksheim. Ein Problem bei der Entwicklung konkreter, glaubwürdiger Umbaukonzepte für die Autoindustrie ist, dass es in den Betrieben kaum noch linke AktivistInnen gibt und dass die bisher vorgelegten Konzepte tatsächlich oft sehr abstrakt waren und im Allgemeinen blieben. Ein überschaubarer Kreis von Menschen, der Gesprächskreis Zukunft Auto, Umwelt, Mobilität bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, versucht seit Jahren, das zu ändern. In diesem Frühjahr erschien, herausgegeben von Mario Kandayas und Stefan Krull, das Buch Spurwechsel – Studien zu Mobilitätsindustrien, Beschäftigtenpotenzialen und alternativer Produktion. Es ist hinsichtlich der Bemühungen, die eigenen Konzepte zu konkretisieren, ein großer Schritt vorwärts. Diesem Zweck diente auch die Spurwechselkonferenz Anfang Juli in Stuttgart. Sie war ein Versuch, die Inhalte bei GewerkschafterInnen aus der Branche stärker ins Gespräch zu bringen. Die Konferenz brachte AutorInnen der Spurwechselstudie mit Leuten aus dem betrieblichen Bereich zusammen. Mario Kandayas umriss in seinem Beitrag, was die zentralen Positionen einer linken Intervention sein sollten. Für eine echte Mobilitätswende braucht es eine andere, industrielle Produktion und vor allem unglaublich viele Arbeitskräfte. Benötigt werden viel mehr Busse, Straßenbahnen, Züge in Regional- und Fernverkehr, neue Leitsysteme, E-Bus-Systeme mit Oberleitung, Nutzfahrzeuge von der Feuerwehr bis zur Polizei. Das muss alles hergestellt werden. Es geht im Übrigen nicht nur um wachsende Neubedarfe, sondern auch um eine Erneuerung des Bestandes. Schließlich müssen beispielsweise alle Fahrzeuge auf klimafreundliche Antriebe umgestellt werden. Dazu gehört die Umstellung auf Digitalisierung von Netz und Betrieb. Hier besteht ein hoher Investitionsbedarf von mindestens 30 Milliarden Euro. Hinzu kommen die Reaktivierung und der Neuausbau von Strecken. Seltsamerweise ist das in der offiziellen gewerkschaftlichen Diskussion überhaupt kein Thema. Dabei hat die zu schaffende Mobilitätsbranche das Zeug, ein Leitsektor für Innovation zu werden. Für das Szenario, dass die Fahrgäste bei ÖPNV und Bahn um den Faktor 2,5 anwachsen, veranschlagt Kandayas einen Mehrbedarf von 235.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in den Bereichen Busse und Straßenbahn. Diese Arbeitskräfte könnten direkt aus den Sparten mit zurückgehendem Bedarf, zum Beispiel der Produktion von Pkw, übernommen werden. Was Busse anbelangt, ist der Bestand bei Kleinbussen sehr gering und zudem völlig veraltet. Im Übrigen ist in Bahn- und Busindustrie Wertschöpfungstiefe erheblich größer als in der Automobilproduktion. Die Produktion von Bussen und Bahn hat oft einen manufakturähnlichen Charakter. Es handelt sich um hochqualifizierte Arbeitsplätze. Beim fahrenden Personal und beim Service im ÖPNV besteht ein zusätzlicher Personalbedarf von zwischen 15.000 und 50.000 Arbeitsplätzen. Obendrauf kommt noch ein Aufbau in der Fahrradindustrie. Wenn man alles zusammenrechnet, kommt man auf ein Potenzial von zusätzlich 314.000 Arbeitsplätzen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden reduziert werden sollte, wären wir bei 415.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Wir reden hier nicht von ein paar zusätzlichen Stellen, sondern den Ausbau industrieller Beschäftigung im Kernbereich der IG Metall. Spannend war, wie die Reaktion der anwesenden Betriebsrätinnen ausfallen würde. In den Eingangsstatements von Betriebsrat Liliana Kujak, vom Autozulieferer Mahle Bär, Roland Schäfer und Rolf Klotz waren Produkte aus dem Bereich Bahn oder Straßenbahn als potenzielle Geschäftsfelder kein Thema. Klotz sagte, dass neue Mobilitätskonzepte bei Audi in Heilbronn in den letzten Jahren nie zur Diskussion standen. Das, was auf dieser Konferenz in Sachen Beschäftigungsmöglichkeiten diskutiert wird, so Klotz, kennen die Kollegen schlicht nicht. Die Diskussion über Beschäftigung in den Betriebsräten folgt in aller Regel den Geschäftsmodellen des Unternehmens. Zudem hält das Management durch ständig neue Umstrukturierungsvorhaben die Betriebsräte auf Trab. Dadurch würden Betriebsräte so unter Druck gesetzt, dass sie gar nicht auf andere Gedanken kommen können. Ihm sei durch das, was er auf der Tagung mitbekommen habe, die Notwendigkeit, den eigenen Blick zu erweitern, bewusst geworden. Ähnliche Aussagen machte auch Kuljak. Es war zumindest in diesem Panel nichts von der ablehnenden Haltung von Beschäftigten der Autoindustrie gegenüber neuen Mobilitätskonzepten zu bemerken. Anders als der IGBCE in der Frage des Kohleausstiegs scheinen weder die IG Metall-Spitze noch die betrieblichen Aktiven grundsätzlich auf Ablehnung gegenüber den Anliegen der Klimabewegung gepolt zu sein. Nach wie vor ist es aber wohl so, dass es in der IG Metall so gut wie keine Diskussion gibt, wie die Strategien für die Transformation auf die betriebliche Ebene runtergebrochen werden könnten. Es ist davon auszugehen, dass es von Seiten der IG Metall-Führungsetage wohl auch kein Interesse an einer stärkeren Aktivierung der Basis gibt. Das müsste durch Initiativen von der Basis her auf den Weg gebracht werden. Keinen Austausch gibt es wohl zwischen den verschiedenen Sektoren Bus-, Zug- und Pkw-Produktion, obwohl alle zum Organisationsbereich der IG Metall zählen. Entsprechende Arbeitskreise der IG Metall könnten das ändern. Für die Menschen, die für eine Konversion der Autoindustrie eintreten, sind noch dicke Bretter zu bohren. Veranstaltungen wie die in Stuttgart sind ein Versuch, Kontakte zu betrieblichen Aktiven aufzubauen und dabei die eigenen Vorstellungen zu konkretisieren und zu schärfen. Abschließend bleiben wir bei der Klimakatastrophe und einem Kommentar zur Berichterstattung über diese aus der Taz vom 2. September. Reaktionen auf Dürresommer in Klimakrise. Echt? 2 und 2 sind 4? Noch ein Dürresommer. Und dabei ist vor allem eines erstaunlich. Wie erstaunt wir über die Zustände sind. Irgendwas ist bei mir mächtig schiefgelaufen. Ich bin ein privilegierter, alter, weißer Mann. Ich lebe in Berlin, ich bin Journalist, ich schreibe seit 30 Jahren über Umweltpolitik und ich bin trotzdem kein Zyniker. Aber letzte Woche telefonierte ich mit meinem Kollegen Bill in Texas. Wir sprachen über die Hitze in den USA und Europa, die Unwetter, die Fluten und Brände. Und immer wieder schlich sich der Teufel des »Haben wir es euch nicht schon lange gesagt?« in unser Gespräch. Das wirklich Erstaunliche an diesem wieder einmal heißen Dürresommer ist ja, wie erstaunt alle über diese Zustände sind. Ja, wir haben in der Schule alle in Physik und Chemie geschlafen, aber dieses Nicht-Wissen-Wollen und dann überrascht die Augen reiben ist schon bemerkenswert. Wie jetzt? Wenn man die Atmosphäre mit Treibhausgas aufheizt, wird es immer wärmer? Wirklich? Warmes Wasser dehnt sich aus und überflutet die Strände? Was? Je heißer und trockener es wird, desto weniger Regen bewässern unsere Felder? Echt jetzt? Wenn es nicht mehr regnet, werden selbst große Flüsse zu Kinderplanschbecken. Huch! In der Dürre können auch in Deutschland Wälder brennen und selbst Schweizer Qualitätsgletscher schmelzen ab, wenn die Sonne glüht. Unglaublich! Starkregen löst das Problem nicht, sondern führt nur zu Überschwemmung. 2 und 2 sind wirklich 4, wenn wir das mal gewusst hätten. Ein bisschen Ignoranz, schön und gut, das hilft durchs Leben. Aber das hier war Realitätsverweigerung mit gespieltem Erstaunen. Früher gab es für die große Mehrheit keinen Klimawandel. Dann war er kein großes Problem. Dann wollten wir uns lieber anpassen und vor allem bloß nicht übertreiben und auf keinen Fall Panik machen. Klimakrise war in diesem Denken weit weg. Und etwas für Opfer, arme Länder, arme Leute, arme Schweine. Plötzlich sind es auch wir reichen Länder, wir reichen Leute und unsere reichen Kuscheltiere, denen der Boden unter den Füßen brennt. Ob Wirtschaft, Euro, Flüchtlinge oder Krieg, immer gab es in den letzten Jahren eine dringendere Krise. Die gute Nachricht der letzten Sommer, wenn ich das mal zynisch sagen darf, ist aber Erdüberhitzung und bisher sind es ja nur 1,2 Grad, gehört jetzt auch dazu. Man kann sie nicht mehr wegdrücken. Wir hätten es nicht nur wissen können, wir wussten es. Da muss man gar nicht so überraschte Sondersendungen im Fernsehen ansetzen oder von Jahrhundertfluten reden, die in 2 Jahren wiederkommen. Gewöhnt euch dran, ruft der Metaphernzyniker in mir. Das sind heiße Eisen, die wir mit brennender Sorge sehen. Es kommen stürmische Zeiten, wo uns das Wasser bis zum Hals stehen wird. Wer deprimiert durch den trockenen Rhein marschiert, für den ist jeder Sonnentag ein echter Niederschlag. Und ich wollte meinen Job eigentlich nie so wörtlich nehmen, wie er jetzt aussieht, als Rufer in der Wüste. Termine, die wir euch empfehlen können, sind das Klimacamp im Saaletal in Gimritz gegen den Weiterbau der A143 vom 12. bis 18. September, online unter klimacamp-saaletal.de, und der globale Klimastreik am 23.09. und den linken Medienspiegel findet ihr online mit mehr Infos unter medienspiegel.blackblocks.org und tschüss.